Wir haben heute Dienstag, den 4. Juni 2024 und ich heiße alle herzlich willkommen, die sich zugeschaltet haben und zuhören wollen. Kürzlich bin ich gefragt worden, was meiner Ansicht nach mit der Firma Boeing da geschieht. Weil da ist ja immer wieder im Internet zu sehen, dass irgendwelche Flugzeuge da irgendwelche Mängel aufweisen. Da fallen Räder ab, da geraten Triebwerke in Brand, da passieren also ganz merkwürdige Sachen, zum Teil auch sehr gefährliche Sachen. Zumindest wenn sie weiter oben in der Luft passieren würden, dann hätte das große Konsequenzen für die Sicherheit der Flugpassagiere und des Personals. Und dazu muss man wissen, China ist die globalistische Werkbank der Welt. Und so ist sie vom tiefen Staat schon seit langem geplant, seit langem vorbereitet. Die Kulturrevolution wurde von den Globalisten aus genau dem Grund angestoßen und durchgeführt, mit Hilfe von Mao Zedong. Und die chinesische Kultur ist eine Kultur, in der das Kopieren perfektioniert wird. Also eine sehr gute Sache, die will ein anderer kopieren und er legt alle seine Fähigkeit und Planung und alles Können, was er hat, da hinein, das möglichst genau so zu machen wie das Original. Das heißt, die Perfektion der Kopie. Und das hat ja was für sich. Das ist ja eine kulturelle Handlung. Denn auf diese Weise kann die Qualität, die ein großer Künstler in ein Originalbild gelegt hat, immer wieder reproduziert werden. Und damit geht das Werk des ursprünglichen Künstlers nie unter. Weil selbst wenn das Original zerstört wird, man hat ja jetzt gleichwertige Kopien. Und das ist die Denke von den Chinesen. Gut, das widerspricht zwar westlichem Patentrecht, aber das ist eine westliche kulturelle Frage und hat im Osten gar nichts verloren. Nun, das machen die jetzt mit Boeing-Flugzeugen. Die Chinesen bauen Boeing-Maschinen für einen winzigen Bruchteil derjenigen Kosten, die Boeing verlangt für ihre Flugzeuge. Und die bauen die genauso identisch, inklusive einer Flotte von Tankflugzeugen, die auch nach diesem Rezept gebaut sind. Und wie gesagt, das kostet nur einen Bruchteil des Originals und erwartet jetzt behördliche Zustimmung. Und dann will man natürlich das Original vom Markt drängen. Naja, Boeing hat den Fehler gemacht, dass Wartung und Ersatzteilbeschaffung outgesourced wurde. Es wurde in Länder in Asien outgesourced, Indien, China, Singapur, aber auch Südamerika, wie zum Beispiel Dominikanische Republik, Mexiko, El Salvador. Und jetzt kann China die Qualität der Wartung sabotieren, weil die brauchen ja nur in diesen Ländern dafür zu sorgen, dass die minderwertiges Material einbauen. Das können sie denen sogar liefern, weil sie können ja bei ihren Kopien auch minderwertige Kopien herstellen. Und dann bauen diese Länder da in die zu wartenden Flugzeuge halt halblebige Schrauben und defekte Triebwerke und was weiß ich ein. Und dann bricht da mal öfters ein Rad ab oder ein Triebwerk fängt Feuer oder irgend sowas. Ja? Also das ist eine Sabotage. Und die Biden-Administration hat China grünes Licht dafür gegeben. Also die haben da politische Rückendeckung. Und wer gewinnt dabei? Naja, das ist klar. Jeder, der irgendwie sparen kann da dran. Ja, also alle, die mit den original überteuerten Boeing-Flugzeugen unzufrieden sind und das Ganze gerne billiger hätten, die gewinnen dabei. Ne? Das sind Kräfte aus der Politik, aus der Finanz, aus der Wirtschaft, auch Verwaltungen von Fluglinien sind die Gewinner. Und die wollen halt geringere Kosten bei gleicher Leistung. Und das verspricht China. Naja, aber was hat das jetzt mit uns zu tun? Zunächst mal gar nichts, weil wir haben ja Airbus. Aber das machen die sicherlich auch mit Airbus. Nur hier in Deutschland und in Europa sehen wir das viel mehr an diesen elektrischen Vehikeln, an diesen E-Autos, an der E-Mobilität, an den Windrädchen und an den, ja, diese Dachbedeckungen, die man da seit neuestem ständig irgendwo sieht, diese feuergefährlichen, umweltschädlichen, sogenannten Photovoltaik-Panels. Und auch hier soll natürlich China die Werkbank der Welt werden. Und insgesamt, das ist die Idee der Globalisten, soll die weiße Rasse verarmt und deindustrialisiert werden, weil man nämlich dann kommt nämlich der Hunger. Ja? Diese ganzen westlichen Länder sind ja alle überbevölkert und können ihre eigene Ernährung gar nicht herstellen. Das heißt, sie müssen von außen quasi Futter einkaufen, um ihre Bevölkerung zu ernähren. Und wenn sie durch Verarmung das nicht mehr können, verhungern die. Und das ist das eigentliche Ziel. Ja? Durch die Industrialisierung, die Verarmung herbeizuführen, dann können wir uns das Essen nicht mehr leisten. Und vor allem, wir können das Essen im eigenen Land ohnehin nicht mehr herstellen. Man will ja jetzt Flächen stilllegen, ein Fünftel soll stillgelegt werden. Es geht ja immer gegen die Bauern. Und der Grund, warum es gegen die Bauern geht, ist nicht, weil die Bauern irgendwie böse, schlecht oder sonst was sind. Im Gegenteil, das ist eine ehrenwerte Berufsgruppe und die machen eine wirklich super Arbeit. Und trotz all der Beschwernisse, die von Seiten der globalistischen, satanischen, zionistischen Behörden ihnen entgegengebracht werden. Aber die können irgendwann nicht mehr. Und dann strecken die Flügel, der eine oder andere gibt auf. Ich kenne das aus persönlichem Umfeld auch. Da geben viele auf oder die Nachfolgegeneration, die will gar nicht mehr den Hof übernehmen, verkauft es, verpachtet es, was weiß ich. Und das heißt, dass irgendwann die Nahrungsmittel im Land gar nicht mehr hergestellt werden können. Also an der Menge ist es ja jetzt schon so. In Deutschland ist einfach zu viel Volk im Land für die wenigen Bauern, die wir haben. Wenn wir von außen nichts mehr einkaufen können, weil wir zu arm werden, dann hungern wir. Und dann sind von diesen 80 Millionen, die hier wohnen, maximal 8 Millionen überhaupt überlebensfähig, weil das Land nicht mehr Essen hergibt. Und der Rest müsste eingekauft werden, kann es aber jetzt nicht mehr, ne? Weil die Deindustrialisierung zur Verarmung führt und dann einfach das Futter nicht mehr eingekauft werden kann. Und irgendwann stellen dann die Leute fest, ja Moment mal, die Kühe sind nicht lila und die Gurken wachsen nicht beim Aldi im Regal. Und diesen Prozess der Deindustrialisierung und Verarmung können wir ja jetzt sehen, der da auf dem Weg ist. Und das geht über diese Elektromobilität und über dieses ganze grüne Zeugs da, was Gift ist. Und damit meine ich jetzt nicht nur umwelttechnisch Gift ist, weil Windräder sind unheimlich umweltschädlich. Das ist die umweltschädlichste Energieform überhaupt. Die zweitschädlichste sind die Photovoltaik-Geschichten. Und zwar einfach deswegen, weil die auch nie wieder entsorgt werden können. Ja, diese Umweltschädlichkeit der Windräder ist ja nicht nur, dass sie durch Abrasion, durch Luft und Staubpartikel in der Luft viele zig Kilogramm Plastikmaterial im Jahr verlieren an den Flügeln und immer wieder neu gemacht werden müssen und insgesamt in seiner Lebenszeit von so einem Windrad mehrere Tonnen an diesem Gift in die Äcker geht und in den Boden geht und ins Grundwasser und damit auch ins Trinkwasser geht. Darüber hinaus natürlich auch die vielen Insekten und Vögel, die umkommen. Aber auch bei der Photovoltaik ist zu spüren, dass da mit die stärksten klimawirksamen Gase in der Hochatmosphäre entstehen bei der Herstellung. Und das ist nicht CO2. CO2 ist viel zu schwer, es ist nur unten. Und wer hat schon ein Glashaus gesehen, bei dem die Glasabdeckung unten auf dem Fußboden liegt? Also das hat mir noch keiner erklären können, warum das einen Glashauseffekt haben soll, das CO2. Es ist ja unten, als das mit Abstand schwerste Gas. Aber was ich mit giftig meinte ist, wenn man mal den Return on Invest, abgekürzt ROI, betrachtet, ROI, ROI, dann ist diese grüne Energie auch die vernichtendste und ökonomisch giftigste, weil die kann nicht leben. Also Return on Invest muss ja positiv sein. Das heißt, wenn ich einen Euro investiere, dann will ich ja mindestens mehr als einen Euro wieder zurückkriegen. Und das ist bei der Kernenergie am besten. Also da sind für einen Euro Invest viele tausend Euro Return. Und das ist beim Öl auch so. Da sind für einen Euro Invest viele hundert Euronen Return. Bei Kohle auch noch. Ja, aber bei einem Windrad ist für einen Euro Invest nur 0,6 Euro, also 60 Cent kommen da zurück. Und bei Photovoltaik sind, glaube ich, 70 Cent. Also das ist im negativen Bereich. Das heißt, ich habe mehr investiert, als ich je rauskriege. Das heißt, das ist dann auch noch diesen wirtschaftlichen Niedergang beschleunigend. weil ich ja noch zuzahlen muss für diese ohnehin flimsige Energie, die nur bei Wind und Sonne funktioniert. Und das wird über Querfinanzierung durch Subventionen erreicht und vertuscht. Das heißt, all das, was die Grünen da machen, machen sie, um uns zu zerstören, um uns zu verhungern und zu ermorden. Und man kann auch nicht sagen, dass das zu kompliziert wäre, als dass sie das nicht verstehen könnten. So einfach, wie ich das euch jetzt erklärt habe, ist das auch in Wirklichkeit. Und das können die verstehen, das wissen die auch. Und die tun das bewusst und absichtlich und vorsätzlich. Die sind nicht dumm, die spielen nicht dumm. Also meines Erachtens ist diese Frau Baerbock alles andere als dumm. Aber die spricht halt von Fressefreiheit und von einer 360-Grad-Wende und Ähnliches, um den Dummen zu markieren, damit die Leute denken, naja, das Dummchen begreift es halt nicht. Nein, die begreift das sehr wohl. Und alles, was sie macht, tut sie absichtlich. Und eine andere Sache ist natürlich das Geldgeschachere da. Ja, wir sehen, dass der Herr Trump steht für Bitcoin und Edelmetalldeckung einer Währung, also gegen Inflation. Und Biden, und naja gut, der verlängerte Arm von Biden, das sind die Leute hier in der Ampel, die stehen für Dollar, in Klammer Euro, und CBDC, also Central Bank Digital Currency, digitale Zentralbankwährung, und damit Abschaffung des Bargelds. Und dann ist die Inflation gigantisch, weil dann brauchen die noch nicht mal mehr Papierschnipsel drucken, sondern können einfach die Inflation hochdrehen, wie sie wollen, über Nacht. Gleichzeitig haben sie natürlich jeden unter Kontrolle, weil sie alles überwachen können, was sich der Mensch einkauft. Und sie können jedem, der ihnen nicht nach der Schnauze redet, sofort das Konto sperren und damit ihn aushungern. Und weil wir gerade beim Geld sind, das ist auch der Grund für all diese Kriege, die wir jetzt sehen. Das Geld ist der Grund, es sind Wirtschaftskriege. Es geht hier um Terrorismus, um finanzierten, staatsfinanzierten Terrorismus. Und die Hochburgen davon sind in Asien. Ich habe ja mit China angefangen. Ja, das sollte die globale Werkbank werden. Und das war auch auf einem guten Weg. Und das ist auch noch nicht vollkommen gestoppt. Aber Xi Jinping ist dabei, das zu stoppen. Aber der muss das natürlich auch auf eine verträgliche Weise stoppen, sodass seine Bevölkerung nicht nachher sich zu Tode hungern muss. Und deswegen ist da ein gewisser, sage ich mal, Trägheitseffekt drin. Das ist ein Prozess, der dauert Zeit. Das kann man nicht von einem Tag auf den anderen machen und zwingen. Und wir werden auch noch diese Konflagration um Taiwan und Korea sehen. Das heißt, in diesem asiatischen Kriegstheater wird noch einiges an Feuerwerk zu sehen sein, weil auch dort der staatsfinanzierte Terrorismus der G7-Zwerge, insbesondere durch ihre Geheimdienste, Mossad, MI6 und CIA, gestoppt werden muss. Das bedeutet Krieg. Wir sehen es in Israel und Gaza. Da ist auch viel staatsfinanzierter Terrorismus, also Hamas. Das ist im Grunde genommen Mossad, MI6 und CIA finanzierter Staatsterrorismus. Und man sieht ja, wie groß jetzt die Bemühungen der beiden Administrationen und Europas werden, dass das da irgendwie aufhört, ja, dass diese Terroristen erhalten bleiben, weil damit, das ist ihre Arbeitertruppe, dass die brauchen die für weiterzumachen, ja. Und wenn die jetzt alle vernichtet werden, ja, wie will der tiefe Staat dann weiter agieren? Das sind ihre Fußtruppen. Und dasselbe ist auch in der Ukraine. Ja, in der Ukraine gehen die Russen rein, tun diese Faschisten da, diese Azovs ausnehmen, und das ist natürlich für den Westen eine ganz, ganz schlimme Sache, weil das sind ihre Fußtruppen. Das ist ihr Fußvolk, ihre Schergen, mit denen sie die ganze Zeit die Welt terrorisiert haben. Und im Nahen Osten haben wir ja auch noch die ISIS und die Al-Qaida und die Muslimbrüder. Und das sind alles Ausgründungen dieser Geheimdienste. Das müssen wir uns klar machen. Und die brauchen natürlich auch Geld. Und da geht es natürlich immer auch ums Geld. So, und dann sind wir auch dabei, warum jetzt da dieser 2+4-Vertrag unter Umständen gekündigt wird. Also die Duma hat grünes Licht gegeben. Das heißt, beide Kammern in der russischen Administration und in der russischen Legislative haben grünes Licht gegeben. Die dürfen jetzt, die Administration darf jetzt dieses Papier zerreißen. Die werden das natürlich dann tun, wenn sie das für opportun halten. Aber was damit passiert ist, dass Deutschland in der Form der BRD aufhört zu existieren, wie sie es jetzt ist. Und es geht gar nicht um Gebiete, es geht auch nicht um Militär, sondern es geht einfach nur um die rechtliche Darstellung des Konstrukts BRD, des Besatzungsregimes Deutschland. Und wenn da jetzt plötzlich sich vertraglich und damit legal eine riesige Veränderung angibt, sind alle sogenannten Staatsanleihen, die die Bundesregierung ausgegeben hat, seit Beendigung der Besatzung, und das Stichjahr ist 2005, sind rechtsunwirksam und kann man im Reißwolf stecken. Und das sind Billionenbeträge. Und nur darum geht es. Nur darum. Und deswegen geht es auch nur darum, wenn die immer nur sagen, wir müssen unsere Demokratie schützen. Das ist nicht die Demokratie von uns, dem Volk, sondern das ist die Demokratie von denen, die das sagen und von uns reden. Ja, das meint nur diese kleine Kaste von Eliten und von administrativen, installierten und durch Wahlfälschung dahin gebrachten Leuten. Ich lebe ja jetzt schon den weitaus größeren Teil eines Jahrhunderts in diesem Land. Und in all der Zeit hat es hier nicht eine legale Wahl gegeben. So zumindest das Bundesverfassungsgericht. Ich weiß zwar nicht, welche Verfassung da gemeint ist, wahrscheinlich die Gemütsverfassung der Eliten, aber dieses Bundesverfassungsgericht hat den Eliten ins Stammbuch geschrieben, Leute, ihr seid illegal. Seit den 50er Jahren des letzten Jahrtausends. Und es geht nur um die Erhaltung der Pfründe. Natürlich wollen die nicht abtreten und ihre Pensionen aufgeben und ihre Macht aufgeben. Und die Amerikaner wollen auch hier den Einfluss nicht aufgeben. Und deshalb wird einfach mit einer sogenannten Simulation weiter getan, als ob diese BRD wirklich eine Bundesrepublik Deutschland wäre. Nein, es ist ein Besatzungsregime Deutschland. Und deswegen auch das ganze Gehampel da in der Ukraine. Biden hat 2022 noch gesagt, wir werden keine Langstreckenraketen in die Ukraine schicken, weil wir keinen Krieg mit Russland anfangen wollen. Naja, in 2023 hieß das dann schon, wir schicken Langstreckenraketen in die Ukraine. Und jetzt in 2024 sagt derselbe Biden, wir erlauben der Ukraine, amerikanische Langstreckenraketen zu benutzen, um Russland anzugreifen. Ja, was ist denn aus dem Wunsch geworden, keinen Krieg mit Russland zu haben? Ja, sie müssen Russland irgendwie in die Knie zwingen, weil sonst ihre ganze Finanzwelt ins Rutschen gerät und ihre schöne Brit kaputt geht. Naja, und da hatte sich ja dieser tschechische Ministerpräsident, wie heißt der, Pavel, eine tolle Sache einfallen lassen. Er hat gemeint, wenn man ihn ranlässt, dann kann er genügend Artilleriegranaten aus der Welt beschaffen, um diesen Krieg in der Ukraine weiter zu befeuern. Naja, da haben schon einige, ich auch, darüber gelacht, als er da kam mit diesen dicken Tönen, weil das ist wiederum ein Zeichen dieser postzerebralen Welt, die ich im letzten Podcast angesprochen habe. Jetzt ist er in die ganze Welt, ja, er nicht persönlich, aber er hat überall rumgefragt oder rumfragen lassen nach Granaten. Naja, und wie läuft das da? Ne? Also diese Waffenhändler, das sind ja Leute, die sind auf einen schnellen Dollar aus. So, und die haben gesagt, ja, also das können wir schon machen, ja. Aber das ist ein Problem mit der Beschaffung und überhaupt vielleicht, also man weiß ja nicht, wo man noch sowas findet überhaupt. Da müssen wir also wirklich richtig tief graben und suchen. Und das kostet natürlich. Also, Ende des Liedes ist, der Preis ist dreimal so hoch wie selbst gemacht. Und nur das Selbstmachen geht nicht schnell genug. Ja, das ist der Punkt. Also müssen Sie den dreifachen Preis zahlen. Und dann sind die Hälfte der Granaten Blindgänger. Die kommen aus irgendwelchen afrikanischen oder fernöstlichen Restbeständen und sind vielleicht nicht richtig gelagert und zu feucht geworden. Oder die haben einfach das Pulver rausgeschraubt und irgendwo anders reingetan und die kommen schon leer hier an. Also auf jeden Fall, das ist ein Chaos. Ja? Und das ist nicht jetzt meine Erfindung, sondern das könnt ihr in der Financial Times nachlesen. Das heißt, dieser Pavel, der ist auch richtig auf dem Bauch gelandet. Dicke Lippe, nichts dahinter als heiße Luft. Und wenn wir mal, und das ist ein Militär, ne? Das ist ja einer von den NATO-Obersten da gewesen, der angetreten ist in seinem Land und er kann und so weiter. Nichts kann er. Na gut, wenn man jetzt mal in die Ukraine geguckt und dort sich anschaut, die Frontlinien, da sind also ein paar interessante Fronten, nämlich einmal bei Charkow und da sitzen ukrainische Truppen in der Falle. In Woltschansk. Und jetzt kommen auch noch 300.000 Russen frisch in den Krieg von der Nordfront. Also nicht mehr nur Ostfront, sondern jetzt kommen sie auch von Norden. Und damit sind die geliefert. Das heißt, da sitzen jetzt Leute in der Falle. Die können nicht mehr zurück, die können nicht mehr weg, die sind Ende Gelände. Ja? Die werden jetzt so lange beschossen, bis entweder keiner mehr krabbelt oder das weiße Fähnchen reckt. Und auch bei Chasov Yar, bei Kramatorsk, das ist ungefähr, 200 Kilometer südöstlich. Also mehr südlich, viel mehr südlich als östlich. Auch dort sitzen die Ukrainer in der Falle, komplett umzingelt. Und das sind einige der besten Truppen. Und das sind auch Restbestände von diesen Azovs. Also die, die wirklich gut kämpfen und ausgebildet sind, die sitzen auch dort in einer Falle. Die kommen immer raus. Ende Gelände. Und auch bei Krasnogorowska, das ist dann 20 Kilometer westlich von Donetsk, also noch ein Stück weiter südlich, sind die Russen durch die stärksten Befestigungen durchgebrochen. Das haben wir ja erlebt bei Avdiivka. Dort haben sie dann im Hinterland Munitionslager und Nachschubreserven bei Pokrovsk und Selidove eingenommen und kommen nun vom Norden und vom Westen nach Krasnogorowska. Also von hinten. Von dort, wo überhaupt keine Befestigung ist und wo auch keine Verteidigungslinie zu machen ist. Das heißt, die sitzen so richtig zwischen Stamm und Borke da. Die kriegen den ganzen Tag Trommelfeuer. Wie gesagt, alle 1,3 Sekunden wird eine Artilleriekanate abgefeuert. Und das ist also nicht nur demoralisierend, sondern schlicht und ergreifend tödlich. Ja, dass die Ukrainer desertieren und kapitulieren und die Rekrutierung stagniert. Das Durchschnittsalter an der Front sind 40 Jahre und die Durchschnittsausbildungszeit, die die Leute haben, sind 3 Tage. Und das sind verheerende Zustände. Das ist das Ende. Und die Russen bringen jetzt erst ihre regulären Truppen ins Spiel. Die Russen können pro Jahr, nur um einen Vergleich zu machen, etwa 4,5 Millionen Artilleriegranaten herstellen. Das konnten die schon lange. Und die haben die nicht nur auf Halde gelegt, sondern die haben einfach, die können das, was sie heute verschießen, haben sie gestern hergestellt. Und die können das durchhalten. Ja, der Westen kriegt kein Zehntel davon hin. Die USA wollen jetzt eine Kapazität von 300.000 Granaten pro Jahr aufbauen, aber allein der Aufbau braucht Jahre. Auch Deutschland, wie Trapattoni damals gesagt hat, Deutschland hatte fertig und kann die Ukraine nicht mehr weiter unterstützen und mehr europäische Länder folgen dem und sagen, sie können und wollen auch nimmer. Und jetzt bleibt eigentlich den G7-Zwergen nur noch übrig, den Krieg ins Hinterland von Russland zu tragen und einen Atomkrieg anzuzetteln, um von ihren Verbrechen abzulenken. In der gleichen Zeit fliegen natürlich ihnen hier die Scheißebröckchen durch den Ventilator ins Gesicht, weil jetzt überall diese Geschichten mit Corona rauskommen. Also Fauci gibt zu, er hat gelogen, vor dem Kongress unter Eid. Das heißt, dem geht's tagtäglich schlechter und schlechter. Er hat zugeben müssen, dass all diese Sachen wie Masken und Abstand und so weiter Erfindungen von ihm persönlich sind und mit Wissenschaft überhaupt gar nichts zu tun haben. Auch in den RKI-Files stellt man fest, dass, wenn man das mal genau durchliest, das heißt auch, das ist einfach bewusst so entschieden. Und wenn man sich die Personen und schaut mal an, was der Bodo Schiffmann da rausbringt, wenn man die Personen, die dahinter stehen, mal anguckt, dann sind das alles Vertreter von Big Pharma, die da versucht haben, ihren großen Rubel zu machen. Und das wiederum wollten die machen, um diesen McDonald's zu verhindern, dass der 2020 an die Macht kommt, ein zweites Mal. Der tiefe Staat kann sich den McDonald's nicht leisten. Der Big Mac ist ein bisschen zu groß und nicht nur too big to rig. Deswegen machen sie jetzt schon wieder mit der Wahl darum. Ich habe ja das letzte Mal schon angekündigt, was da noch zu erwarten sein wird. Sieht mehr und mehr danach aus, dass dieser Paul Sperry doch nicht recht behält und die das Gesetz einfach beugen bis zum Zerbruch und den einlochen. Die wollen ihn töten. Das haben sie schon versucht mit Mar-a-Lago. Ja? Diese FBI-Beamte, die da in Mar-a-Lago aufschlugen, die hatten feinen Schussbefehl. Die sollten ihn umbringen, aber das wusste der und war nicht vor Ort. Und dann sind sie da eingedrungen und man hat sie halt hingehen lassen, wo sie hin wollten, und dann haben sie ihre Sachen da zusammengeklaubt und beschlagnahmt und unter die beschlagnahmten Akten dann auch viele reingemischt, die gar nicht da waren. Sie haben also Beweismittel gefälscht. Das kommt jetzt auch immer mehr zum Vorschein, dass dieser Jack Smith, der als Sonderermittler da dahinter steckt, im Grunde genommen auch nichts anderes als ein Tiefstaatgewächs ist, der hochgradig kriminell handelt. Und natürlich wird es irgendwann, und das haben ja die Q-Posts auch schon angekündigt, es wird ein Text auftauchen aus dem Umfeld FBI, CIA, also irgendeine dieser drei Buchstaben Geschichten der Agenturen, die einen Tötungsbefehl für Trump beinhalten. Das setzt voraus, dass der inkarzeriert wird und dass man ihm dann den Secret Service als Schutz wegnimmt. Und da kommt ja diese Pentagon Forest Protection Agency dann ins Spiel. Aber der Westen muss Krieg kriegen, weil sonst kriegt der Russland nicht klein. Deswegen schießen die jetzt da in irgendwelche Regionen und vor allem auf Ziele, die die russische nukleare Frühwarninfrastruktur beinhalten. Und damit wollen sie die Russen zwingen, zu reagieren und nuklear zu reagieren. Und ich bin wirklich gespannt, was der Putin da auf der Pfanne hat. Das wird bestimmt wieder eine Riesenüberraschung. Und möglicherweise ist das getimt mit Taiwan. Die neue Regierung dort wird jetzt versuchen, die Unabhängigkeit von China zu erklären, weil sie begreifen, dass sich das Zeitfenster für die USA schließt. Die sehen, das Zeitfenster für den Globalismus geht zu und sie müssen das machen, solange noch eine Chance besteht, dass die USA ihnen helfen kann. Denn irgendwann, in ein paar Monaten, können die das unter Umständen gar nicht mehr. Und ich frage mich, ob es da ein geheimes Abkommen gibt, welches die USA verpflichtet, Taiwan beizustehen. Vor allem der Kongress, weiß der das? Der muss ja das genehmigen. Gibt es da irgendwelche Geheimpapiere, die bindend sind? Das sollten die mal schnell ermitteln. Ja? Das Ganze sieht für mich aus wie das Spanien des 17. Jahrhunderts. Die waren die damalige Weltmacht. Und wer sich ein bisschen dafür interessiert, kann dort studieren, was heute die USA erwartet. Nur in der Zeit damals ging das natürlich sehr viel langsamer, als es heute geht. Weil einfach die technischen Mittel heute das in einer ungemein großen Beschleunigung ablaufen lassen. Aber damals wie heute gilt, das war der totale Verlust jeden Sinns für Realität. Also diese Neokons, die wir heute in den USA sehen, die können wir auch damals sehen. Ja, und noch was sehen wir. Ich gehe jetzt mal in die Bibel und lese euch einen einzigen Vers vor. Der steht in 5. Mose 28, 28. Und da heißt es, der Herr wird dich schlagen mit Wahnsinn und mit Blindheit und mit Verwirrung der Sinne. Und das ist angekündigt gegen das Volk Israel im Falle ihres Ungehorsams. Aber wenn das schon für das auserwählte Volk gilt, gilt das auch für alle anderen. Und wisst ihr, eines ist natürlich klar, der Satanismus ist ungehorsam vor Gott. Ja, man betet im Grunde genommen, und das tun unsere Eliten, man betet den Gegner Gottes an und macht den zum Gott, zum illegalen Gott. Um mehr geht's ja da gar nicht. In all dieser ganzen Geschichte geht's ja immer nur darum, wer ist der richtige Gott. Ja, und da gehen ein paar Pappnasen hin und sagen, der Satan ist der richtige Gott. Das ist natürlich ungehorsam vor dem echten, wirklichen Gott. Und deshalb schlägt er ihre Sinne mit Wahnsinn und mit Blindheit und mit Verwirrung des Geistes. Ja, die können die Wahrheit nicht mehr sehen und können nur noch zu falschen Entschlüssen kommen und können nur noch Mist bauen. Und wie schwerwiegend dieser Mist ist, das hat man jetzt neulich da in Mannheim gesehen. Ja, das ist natürlich eine sehr tragische Geschichte, individuell tragisch, weil da jemand ums Leben gekommen ist. Und ich kann der Truppe der Polizei einfach nur mal empfehlen, sich darüber schlau zu machen, was sie eigentlich darstellen. Also es gibt ein Register, das ist erhältlich bei Dun & Bradstreet, wo alle Firmen dieser Welt gelistet sind. Und jetzt nehmen wir mal einfach diese Polizeidirektion, die zuständig ist für die Innenstadt in Mannheim, ja, die ist in der Straße, das klingt jetzt komisch für die, die es nicht kennen, das sind lauter Planquadrate da und die sind nach Buchstaben und Nummern sortiert. Und diese Polizeidirektion ist in L6, Haus Nummer 1. Das ist eine ungewöhnliche Adresse. Die Postleitzahl ist 68161 Mannheim. So, und wenn man jetzt mal bei Dun & Bradstreet guckt, was ist das eigentlich? Und dann sind das 5 Firmen. Also diese Polizeidirektion besteht aus 5 Firmen. Die eine ist die gesamte Polizeidirektion und dann scheint es noch 4 Unterabteilungen da drin zu geben, die dann nochmal jeweils eine eigene Firmennummer haben. Und diese Nummern, die sind ganz interessant, die sollten die Leute, die dort arbeiten, mal rausfinden mit der Suchmaschine von Dun & Bradstreet und dann gucken, ob in ihren Einstellungspapieren oder auf ihrem Dienstausweis diese Nummern irgendwo wiedergespiegelt sind. Entweder rückwärts oder vorwärts oder wie auch immer. Und dann können Sie sehen, ob Sie wirklich zu einer hoheitlichen Polizei gehören oder zu einer Söldnerfirma aus irgendeiner merkwürdigen Gruppierung. Ja? Also ich sage jetzt gar nichts weiter darüber, weil das müssen die selber rausfinden. Und man kann sich dann irgendwann mal darüber unterhalten, wie die rechtliche Stellung ist, wenn das eine Firma wäre. Wenn sich das wirklich erhärtet, ja, die sollte man auch ihre Dienststellenleiter fragen, was das für ein Unsinn ist mit diesen Nummern da und mit diesen Firmen und warum das so ist. Denn die wissen das. Die sagen das nur nicht gerne. Aber wie gesagt, das ist eine Sache, die die Polizei jetzt ermitteln muss, in ihrer eigenen Sache sozusagen. Und vielleicht gibt es dann ein kleines bisschen mehr Licht, auch was diese Remonstrationspflicht beinhaltet. So, damit will ich es bewenden lassen für heute und wünsche euch eine schöne restliche Woche. Bis demnächst dann irgendwann. Ciao.